بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. War angekommen beim 21. Kapitel, inshallah ta'ala. Und zwar heißt es da, sich nach der Notdurft mit Steinen reinigen. Und das ist der 40. Hadith, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Sich nach der Notdurft mit Steinen reinigen, als würde der Autor sagen, was das islamische Urteil darüber, dass man sich nach der Notdurft mit Steinen reinigt. Und da gibt es verschiedene Dinge zu klären. Nummer 1, darf man sich mit Steinen reinigen, auch wenn man nur Wasser zur Verfügung hat. Die zweite Frage ist, ist es besser, sich mit Steinen zu reinigen oder ist es besser, sich mit Wasser zu reinigen, wie wir im übernächsten Kapitel sehen werden. Und was das Urteil darüber, beides miteinander zu kombinieren. Und wenn man sich mit Steinen reinigt, wie oft macht man das? Und was ist die Anzahl der Steine? Wie oft macht man das und was ist die Anzahl? Alles sind Fragen, mit denen wir uns beschäftigen in diesem Zusammenhang und die Hadith inshallah ta'ala uns beantworten werden. Im 40. Hadith berichtet Aisha radiallahu ta'ala anha, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand von euch zum Abort geht, soll er drei Steine mitnehmen, um sich damit zu reinigen. Diese werden ihm dann ausreichen. Dieser Hadith beantwortet uns die Frage mit der Anzahl. Warum die Anzahl 3? Erstens, weil es eine ungerade Anzahl ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist von ungerader Anzahl und so liebt er die ungerade Anzahl. Zweitens, weil einmal in der Regel die Stelle nicht reinigt, aus dem die Unreinheit austritt. Und zweimal ist von gerader Anzahl, so ist 3 die geringste Zahl, durch die man diese Aufgabe erfüllen kann. Und dieser Hadith bedeutet nicht, dass man nicht auch mehr als 3-mal sich reinigen darf. Im Gegenteil, wenn man mehr als 3 Steine benötigt, mehr als 3-mal benötigt, dann kann man auch, soll man das auch, beziehungsweise muss man das auch mehr als 3-mal machen und man beendet dann bei ungerader Anzahl. Wenn es also nicht 3 sind, dann endet man bei 5. Wenn es 5 nicht genügt, dann endet man bei 7 und so weiter. Wobei, wenn man sich mit trockenen Materialien reinigt, zum Beispiel mit Steinen oder heutzutage mit Papier, dann wird man sich nicht zu 100% reinigen können. Und deswegen ist die Stelle, an der die Najasa austritt, verziehen. Im Gegensatz zu Wasser, wenn man Wasser verwendet, kann man sich vollkommen reinigen. Wallahu a'lam. Khuzaima ibn Thabit radiallahu anhu berichtet, er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wurde nach der Reinigung befragt. Er sagte, benutzt 3 Steine und keinen Tierkot. Und die Begründung für die Sache mit dem Tierkot haben wir schon zuvor gesehen. Und dieser Hadith bestätigt auch hier wieder die Mindestanzahl von 3 Steinen. Nur die Frage ist, geht es hier um 3 Steine? Oder geht es darum, sich 3-mal zu reinigen? Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, wenn jemand zum Beispiel nur 2 Steine hätte und er würde sich 3-mal dadurch reinigen, indem er verschiedene Seiten des Steines verwendet, reicht ihm das aus? Die Antwort lautet ja. Und deswegen sehen wir hier, dass nicht die wortwörtliche Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam gemeint ist, dass es um 3 Steine an sich geht, sondern es geht hier um das dreimalige Reinigen. Und dies geschieht in der Regel durch 3 Steine. 22. Warten, bis kein Urin mehr austritt. Auf Arabisch al-Istibra. Aisha radiallahu anha sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam urinierte. Dann stellte sich Umar mit einer Kanne Wasser hinter ihn. Da sagte er sallallahu alaihi wasallam, was ist das, Umar? Er antwortete, Wasser, damit du damit den Wudu durchführen kannst. Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, mir ist nicht angeordnet worden, jedes Mal, wenn ich uriniert habe, den Wudu durchzuführen. Wenn ich es täte, wäre es eine Sunna. Das Kapitel lautet ja, warten, bis kein Urin mehr austritt. Und offensichtlich bezieht es sich hier auf die wie heißt es, Handlung entweder des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er wartete, bis kein Urin mehr austritt, was aber nicht deutlich aus dieser Überlieferung des Hadithes hervortritt. Oder es geht darum, dass derjenige, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam unterstützend beihalf, und das war in diesem Fall Umar al-Khattab, wartete, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit der Notdurft fertig war. Wie dem auch sei, er fragte, was ist das? Umar sagte, Wasser, damit du damit den Wudu durchführen kannst. Das weist darauf hin, dass Umar radiallahu ta'ala anhu wusste, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Wudu immer vollzogen haben möchte. Denn er sagte selbst in einer anderen Überlieferung, la yuhafidhu ala al-wudu illa mu'min. Das heißt, nur ein Gläubiger achtet darauf, immer Wudu zu haben. Und dann sagte der Prophet alaihi sallam nach dieser Überlieferung, mir ist nicht angeordnet worden, jedes Mal, wenn ich uriniert habe, den Wudu durchzuführen. Denn dass man 24 Stunden lang Wudu hat, ist ein Akt der Vollkommenheit, ist aber keine Pflicht. Und er sagte, wenn ich es täte, wäre es eine Sunna. Insofern nach dieser Überlieferung, die allerdings schwach ist, hat der Prophet die Sunna unterlassen, damit die Leute nicht denken, dass es Pflicht ist. Und das ist auch eine Art und Weise, wie der Prophet die gesetzlichen Urteile Ahkam al-Shar'iyya übermittelt hat, ja, indem er es nicht nur gesagt hat, sondern indem er es einfach vorgemacht hat, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und in einer anderen Überlieferung sagte er, mir ist angeordnet worden, den Wudu zu vollziehen, wenn ich mich zum Gebet aufstellen möchte. Und das deswegen, die Überlieferung, auch wenn es hier heißt, die Überlieferung ist daif, aber inhaltlich gesehen, sie ist richtig. Inhaltlich gesehen ist sie richtig und sie wird auch gestärkt durch andere Überlieferungen. Na. 23 heißt es, sich mit Wasser reinigen. Nachdem wir zuvor uns angeschaut haben, dass man sich mit Steinen reinigt, was eine Erleichterung ist für die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, denn nicht immer hat man Wasser zur Verfügung, aber in der Regel hat man trockene Materialien, gerade wenn man auf dem Land lebt, zur Verfügung. Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam einmal gemeinsam mit einem kleinen Jungen, der einen Wasserbehälter bei sich hatte, in einen Garten ging. Dieser Junge war unter uns der Jüngste. Er legte ihn, das heißt den Behälter, unter einem Zizifusbaum. Dann erledigte er seine Notdurft und kam zu uns und reinigte sich mit dem Wasser. Aus dieser Überlieferung erfahren wir, dass man sich mit Wasser reinigen darf und dass dies eine Methode ist, wie man sich nach der Notdurft reinigt. Und so haben wir genau zwei Arten der Reinigung. Das Reinigen mit Wasser nennen wir Istinja und das Reinigen mit trockenen Material nennen wir Istijmar, auch wenn manchmal das Wort Istinja für beides verwendet wird. Entscheidend ist aus dieser Überlieferung die Erlaubnis diesbezüglich. Und beim Wasser haben wir auch nicht meines Wissens nach überliefert bekommen, wie oft man sich reinigt, sondern es reicht, wenn man sich ein einziges Mal reinigt, sodass eben die Najasa weggewaschen worden ist. Und in dieser Überlieferung, wird auch als Beweis dafür verwendet, dass es eine Ibadah ist, wenn man die Ulama und in diesem Fall den Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber auch eben die Leute, die später nach ihm kamen und in seine Fußstapfen treten, dass man sie unterstützt bei ihren alltäglichen Angelegenheiten. Egal, ob es um die Notdurft geht oder ob es um andere Angelegenheiten dieses Lebens geht. Und warum ist dies eine Form der Ibadah? Weil man unterstützt den Gelehrten nicht, weil er Sohn von so und so heißt, sondern weil er eben ein Träger der Religion Allahs ist, subhanahu wa ta'ala. Deswegen die Verherrlichung des Gelehrten gilt seinem Wissen, das er in sich trägt. Insofern ist es eine Verherrlichung für Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen liebst du ja den Gelehrten, weil er dir beibringt, wie du dich Allah subhanahu wa ta'ala näherst. Wenn er das nicht machen würde, würdest du ihn nicht lieben. Dieser Hadith, beinhaltet das, was wir gesagt haben, aber trotzdem sagen die Ulama, wenn Gefahr besteht, dass man dem Riya der Augendienerei verfällt, das heißt also, es gibt auch Gelehrte, die sehr jung sind. Ja, es gibt Gelehrte, die in sehr jungem Alter viel Wissen erlangt haben. Denn es gibt Menschen, die sehr schnell lernen, die ein ausgezeichnetes Gedächtnis haben. Ja, und die in jungen Jahren schon mehr auswendig kennen als viele Leute, wenn sie älter geworden sind. Okay? Das heißt, bei solchen Leuten muss man aufpassen, denn jemand, der jung ist, verfällt dem Riya viel leichter als jemand, der alt ist. Warum? Weil jemand, der alt ist, er kennt schon die Kostbarkeiten dieses Lebens und er weiß, was für Sehenswürdigkeiten es gibt und er weiß, welche Versuchungen es gibt und hat das Leben quasi schon hinter sich. Und dass du ihn durch das, jemand, der seinem Jenseits, also jeder, der 50, 60, 70 Jahre alt ist, der sollte wissen, dass er seinem Jenseits näher ist als seinem Diesseits. Und dass man ihn verführt durch Geld, dass man ihn verführt durch Ruhm, dass man ihn verführt durch Macht in diesem Alter, ist unwahrscheinlicher als jemanden, der noch 20 Jahre alt ist, 30 Jahre alt ist und der noch große Hoffnungen hat, große Ziele zu erreichen. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, diese Ayah wurde in Bezug auf die Leute von Quba herabgesandt. Allah sagte, ich sage es auf Arabisch, فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَرُوا. Darin gibt es Männer, die es lieben, sich zu reinigen. Dann sagte er, Abu Huraira radiallahu anhu, sie pflegten sich mit Wasser zu reinigen, daraufhin wurde diese Aya herabgesandt. Aus dieser Überlieferung entnehmen die Mehrheit der Gelehrten, rahimahumullah, dass das Reinigen mit Steinen zwar erlaubt ist, genauso wie das Reinigen mit Wasser, allerdings das Reinigen mit Wasser besser als das Reinigen mit Stein. Und die Begründung liegt auf der Hand, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat die Leute dafür extra belohnt. Denn alle reinigen sich ja irgendwie. Okay? Aber die Tatsache, dass er Leute gelobt hat, die sich mit Wasser reinigen, weist darauf hin, dass das Reinigen mit Wasser wertvoll ist. Und auch logisch gesehen können wir das begründen, denn das Reinigen mit Wasser entfernt die Najasa komplett, ja, im Gegensatz zu zum Reinigen mit Papier oder Steinen oder Ähnlichem. Und natürlich, das Schönste an der Ayah ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا. Darin gibt es Männer, das heißt in der Masjid von Quba, gibt es Männer, die es lieben, sich zu reinigen. Und dann sagt Allah, وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ. Das heißt, Allah liebt diejenigen, die sich reinigen. Und das ist die entscheidende Sache. Deswegen, wie man so schön sagt, entscheidend ist nicht, dass du Allah liebst, so entscheidend ist, dass Allah dich liebt. Diese Angelegenheit, wir haben gesagt, das heißt, es gibt die zwei Formen der Reinigung. Wir haben gesagt, welche davon besser und wertvoller ist. Was ist jetzt, wenn jemand beides miteinander kombiniert? Das heißt, er reinigt sich trocken, aber er reinigt sich auch mit Wasser. Das kann in zwei verschiedenen Formen geschehen, entweder nacheinander oder zeitgleich. Richtig? Wie nacheinander, indem jemand erst sich trocken reinigt und danach sich mit Wasser reinigt. Indem er erst den groben Schmutz entfernt und dann den feinen Schmutz entfernt. Und darüber gibt es ebenfalls eine Da'if-Überlieferung über die Leute von Quba. Ja, dass das der eigentliche Grund ist, was sie gemacht haben. Das heißt, sie haben sich gereinigt, wie alle anderen auch, mit Trockenem. Und dann, also ist die Jama'ah, und danach haben sie sich gereinigt mit Wasser. Die zweite Form, wie man sich vorstellen könnte, ist, dass man beides miteinander kombiniert. Wie heutzutage, wenn man zum Beispiel Toilettenpapier verwenden würde, allerdings dieses anfeuchten würde. Und heutzutage gibt es auch feuchte Tücher, die man verwendet, in manchen Ländern zumindest. Insofern ist diese Art der Kombination, manche sagen, ist sogar noch besser, weil man sich erstmal den groben Schmutz reinigt. Warum? Was ist der Vorteil vom Reinigen mit trockenen Materialien? Dass man die Najasa nicht berührt. Was ist der Vorteil vom Reinigen mit Wasser? Dass man die Najasa ganz entfernt. Richtig? Also, wenn man das eine zuerst macht und dann das andere macht, hat man sich auf die vollkommenste Art und Weise gereinigt. Ja. 24. Bei der Reinigung nach der Notdurft die Hand am Boden reiben. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Abort ging, pflegte ich mit einem Behälter mit Wasser zu ihm zu kommen, woraufhin er sich daraus reinigte. Abu Dawud sagte, in der Überlieferung von Waqi' heißt es, dann rieb er seine Hand am Boden. Hiernach brachte ich ihm einen weiteren Wasserbehälter, wovon er Wudu machte. Abu Dawud sagte, die Überlieferung von Al-Aswad ibn Amr ist vollständiger. Diese Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert etwas, oder erstmal, wir haben hier auch wieder Bestätigung der sogenannten Khidma, dass man einem Gelehrten dient, in diesem Fall dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber entscheidend ist, dass natürlich zeigt es auch die Liebe der Sahaba für ihren Propheten alaihi wasallam, dass sie ihn in keiner Situation alleine gelassen haben, sondern dass sie ihm immer stets zu Diensten war. Aber hier ist eine zweite Form der Reinigung, und zwar, dass man seine Hand am Boden reibt. Und jeder, der schon einmal in der Situation gewesen ist, weiß, dass der Boden, wenn er sandig ist oder wenn er auch aus Erde besteht oder auch wenn er aus Pflanzen wie Gräsern besteht, dass man dadurch unangenehme Gerüche wegreiben kann. Und man kann sich dadurch praktisch so gut reinigen, kann man sagen, wie wenn man sogar Seife benutzen würde. Und jeder Mensch, der in einer Situation ist, weiß sich am besten zu helfen. Und das gehört auch zur Form der Reinigung, die auch uns überliefert worden ist beim Russel. Ja, beim Russel ist auch überliefert unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, nachdem er seine Geschlechtsteile gereinigt hat, dass er auch dann mit seiner Hand den Boden ein-, zweimal gerieben hat, um sich dadurch zu reinigen. Wallahu tabarak ta'ala. 25. Das Verwenden von Miswak, Baumbürsten. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ich nicht Angst hätte, es den Gläubigen schwer zu machen, würde ich ihnen anordnen, das Isha-Gebet hinauszuschieben und den Miswak vor jedem Salah zu verwenden. In dieser Überlieferung lernen wir, und wir sind ja noch immer im Kapitel der Reinigung, dass eine Form der Reinigung, und sie gehört natürlich auch zu den Sunan al-Fitra, das heißt sozusagen den Reinigungen gemäß der natürlichen Veranlagung. Und diese Form der Reinigung mit Al-Miswak ist das, was man heute meistens ersetzt hat durch die Zahnbürste. Und die Baumbürste, der Miswak, auch auf Arabisch auch genannt Siwak, sind Ästchen von bestimmten Bäumen, die man schält und dann entsprechend und damit dann seine Zähne reinigt. Und dies ist mit manchen Bäumen möglich. Und das ist sozusagen eine natürliche Zahnbürste, die die Menschen immer verwendet haben, anscheinend, bis es eben die sogenannte Zahnbürste heutzutage gab. Und diese Form der Reinigung ist erstens eine natürliche Form der Reinigung, gerade für die Leute, die wenig zu tun haben möchten mit Chemie. Zweitens, oder Chemikalien, zweitens ist es eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Drittens ist es sogar eine Sunna des Sunna al-Fitra. Also es ist nicht irgendeine Sunna, sondern eine besondere Sunna. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wenn ich nicht Angst hätte, es den Gläubigen schwer zu machen, würde ich ihnen anordnen, das Isha-Gebet hinauszuschieben und den Miswak vor jedem Salah zu verwenden. Das Isha-Gebet hinauszuschieben ist wertvoller als das Isha-Gebet zu Anfang der Zeit zu verrichten. Normalerweise alle Gebete, Fajr, Wuhr, Asr, Maghrib, alle Gebete zu Beginn der Zeit zu verrichten, ist wertvoller. Und das stimmt auch überein mit der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ. Das heißt, und beeilt euch zu einer Vergebung. Und das Beeilen mit den guten Taten ist immer normalerweise erwünscht. Aber beim Isha-Gebet ist es genau umgekehrt überliefert worden. Und das zeigt uns, dass die islamische Gesetzgebung uns trainiert, Istislam zu haben für Allah subhanahu wa ta'ala. Dass wir jede Sache nicht nach einem bestimmten Rhythmus immer wiederholen, sondern es kommen Änderungen, um zu schauen, wie reagierst du darauf? Bleibst du bei deiner Gewohnheit oder kämpfst du gegen deine Gewohnheit und machst es so, wie es eben überliefert worden ist? Hinausschieben der Isha-Gebetszeit bedeutet, zusammengefasst, natürlich werden wir uns über die Isha-Gebetszeit noch ausführlich unterhalten, wenn es zu dem entsprechenden Kapitel kommt, aber das Hinausschieben der Isha-Gebetszeit bedeutet, sie etwa um ein Drittel der Nacht hinauszuschieben, maximal bis zur Hälfte der Nacht hinauszuschieben. Weil nach der Hälfte der Nacht beginnt, oder mit der Hälfte der Nacht, mit Ende der Hälfte der Nacht, endet die freiwillige Isha-Zeit. Das heißt, die Zeit, in der du dein Isha-Gebet, natürlich solange du nicht von einer Gebetsgemeinschaft abhängig bist, verrichten darfst, wann du möchtest. Aber dann sagt der Prophet a.s. und den Miswak vor jedem Salah zu verwenden. Insofern ist es eine Sunna, die von vielen Leuten unterlassen wird, seine Zähne quasi fünfmal pro Tag zu reinigen mit dem Miswak. Und zweitens ist diese Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam fast schon eine Anordnung gewesen. Ja, weil er sagte, wenn ich nicht Angst hätte, es meiner Umma schwer zu machen. Ja. Und wenn er es angeordnet hätte, wäre das anstrengend gewesen. Weil dann müssten die Leute immer darauf achten, dass sie es machen. Und es könnte also zu erheblichen Schwierigkeiten kommen, gerade in Ländern, in denen solche Baumbürsten kaum vorhanden sind. Und deswegen hat der Prophet aus Barmherzigkeit diese Sachen uns nicht angeordnet, aber diese Aussage impliziert, dass sie wertvoll ist und dass man das nicht unterschätzen darf. Und die Nachahmung einer Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist etwas Wertvolles, wodurch du Rechtleitung erhältst. Weil Allah sagte, wa in tuti'uhu tahtadu. Das heißt, wenn ihr ihm gehorcht, dann werdet ihr rechtgeleitet sein. طيب. Kommen wir zum nächsten Hadith. Zayd ibn Khalid al-Juhani berichtet, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, wenn ich nicht Angst hätte, es meiner Gemeinde schwer zu machen, würde ich ihnen anordnen, den Miswak vor jedem Salah zu verwenden. Abu Salama radiallahu anhu rahimah sagte, ich sah Zayd, wie er in der Moschee saß und einen Siwak, also einen Miswak, das gleiche, und einen Siwak so am Ohr trug, wie ein Schreiber seinen Stift anlegt. Jedes Mal, wenn er zum Gebet aufstand, benutzte er den Siwak. Muhammad ibn Yahya ibn Hibban berichtet, oder heißt auch vielleicht Habban, ich sagte zu Abdullah ibn Abdullah ibn Umar, also ist der Sohn von Abdullah ibn Umar, sag mir, dass Ibn Umar den Wudu für jedes Salah durchführte, gleich ob er rein war oder nicht. Von wem hast du das? Da antwortete er, dies hat mir Asma, die Tochter von Zayd ibn al-Khattab, über Abdullah ibn Hanzala ibn Abi Amr erzählt. Sie berichtete, dass dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam anbefohlen wurde, den Wudu für jedes Salah durchzuführen, ob er rein war oder nicht. Als ihm dies zu schwer fiel, wurde ihm stattdessen angeordnet, den Siwak vor jedem Salah zu verwenden. Ibn Umar radiallahu anhu war der Ansicht, dass er dafür stark genug war, so unterließ er den Wudu für kein Salah. Na, am Anfang des Islam war es tatsächlich so, dass der Wudu verpflichtend war vor jedem Salah, dass man verrichtet der 5 Gebete, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat, dass man nicht den Wudu vor jedem Salah verrichten muss. Manche Leute sagen, das war am Tag der Befreiung Makkas. Yom Fath Makkah, weil da hat er, alaihi salam, 5 Gebete verrichtet mit einem einzigen Wudu. Und diese Sache ist, entspricht auch der Anordnung im Koran Karim eigentlich, und der Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Ya ayyuhal ladina amanu, idha qumtum ila salah, faghsilu wujuhakum. Das heißt, o ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellen wollt, dann wascht euch euer Gesicht. Das heißt, Allah ordnet uns den Wudu an, jedes Mal, wenn wir uns zum Gebet aufstellen wollen. Und das ist die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam hat uns klar gemacht, dass diese Anordnung eine Anordnung der Vollkommenheit ist oder sich bezieht auf die Situation, dass man keinen Wudu hat. Ja. Hier sehen wir auch die Wichtigkeit, die Sunna auch zu Rate zu ziehen und nicht nur den Koran alleine zu betrachten. Tayyib. Also wurde diese Sache erleichtert, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dementsprechend natürlich auch seine Umma, aber den Siwak vor jedem Salah zu verwenden. Und so kann es sein, dass dies eine Sache war, die speziell für den Propheten sallallahu alaihi wasallam galt oder auch für die gesamte Umma galt. Aber auf jeden Fall für uns ist der Siwak eindeutig keine Pflicht vor dem Salah. Denn er hat gesagt, wenn ich nicht Angst hätte, es meiner Umma leicht schwer zu machen. Und er hat es also nicht angeordnet, sallallahu alaihi wasallam. Wenn jemand heutzutage sagt, ich habe Wudu und die Gebetszeit ist eingetroffen, soll ich den Wudu nochmal vollziehen oder nicht? Dann sagen wir, es ist besser, den Wudu noch einmal zu vollziehen, auch wenn du schon Wudu hast. Und die Begründung ist die wir gesehen haben, die Ayah aus dem Koran und diesen Hadith. Und auch natürlich, weil der Wudu eine Ibadah ist. Und der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, thumma salla rak'ataini, la yuhadithu fihima nafsah, ghafar Allahu lahu ma taqaddama min dhanbih. Das heißt auf Deutsch übersetzt, wer ein Wudu ähnlich vollzieht wie meinen, danach 2 Rak'a verrichtet, ohne sich dabei ablenken zu lassen, dem werden seine vergangenen Sünden alle vergeben. Und der Prophet hat nicht Unterschied gemacht, sallallahu alaihi wasallam, zwischen einer Person, die schon Wudu hat, und einer Person, die kein Wudu hat. Wie man den Siwak anwendet. Abu Burda überliefert über seinen Vater Abu Musa, dass er sagte, wir gingen zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, um ihn um Reittiere zu bitten. Ich sah, wie er mit dem Siwak seine Zunge reinigte. Abu Dawud sagte, Suleiman sagte in seiner Version, das sind immer überliefert, weil der Hadith meistens wird überliefert über verschiedene Überlieferungswege. Suleiman sagte in seiner Version, ich trat beim Propheten sallallahu alaihi wasallam ein, während er gerade den Siwak benutzte. Er hatte ihn auf den hinteren Teil seiner Zunge gelegt, machte dabei ih, so ist der Laut, der geschrieben wird. Das heißt, er wirkte. Diese Überlieferung beantwortet die Frage, wie man den Siwak anwendet. Dass der Siwak natürlich zur Reinigung der Zähne verwendet wird, ist eine offensichtliche Sache. Dafür ist er grundsätzlich da. Aber die unangenehmen Gerüche des Mundes stammen nicht nur von den Zähnen, sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns beigebracht, das auch stammt von der Zunge. Ja. Und deswegen gehört es zur Sunna, dass man auch mit dem Siwak seine Zunge reinigt und besonders auch den hinteren Teil der Zunge. Je weiter man natürlich mit dem Siwak an den hinteren Teil der Zunge kommt, desto eher wirkt man. Und deswegen heißt es in manchen, also in dieser Überlieferung hier heißt es ih. Aber in einer anderen Überlieferung, Sahih Bukhari, Muslim, heißt es ur. Und das passt eher zu der Tatsache, dass jemand wirkt. Ja. Wirken heißt, möchte fast erbrechen. Ja. Und deswegen, das gehört zur Sunna, dass man seine Zunge ordentlich reinigt. Und auf der Zunge und besonders im hinteren Teil, weil man da so selten rankommt, gibt es Ablagerungen, die durch den Siwak und auch durch die Zahnbürste, wenn man sie verwenden würde, entfernt werden. Aber manche Leute sagen, wenn es heutzutage Zahnbürsten gibt, ersetzen sie nicht die Baumbürste von damals. Ja, wir sagen, erstens, die Verwendung von Siwak ist eine Sunna an sich. Das heißt, dadurch, dass du den Siwak verwendest, bekommst du die Belohnung der Nachahmung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zweitens reinigst du deine Zunge und deine Zähne, und das ist auch eine Sunna. Und deswegen, wenn du heutzutage Zahnbürste benutzt, ahmst du den Propheten sallallahu alaihi wasallam einer von zwei Sachen nach. In der Reinigung, aber nicht in der Art und Weise wie. Ja. Insofern ist es gut, zweifellos, aber der Siwak wäre besser. Ja, das eine ist gut, Siwak wäre besser. Und gerade in der heutigen Zeit, der Siwak wird öfter sogar vakuumverpackt verkauft und steht den Leuten zur Verfügung. Also ist keine Sache, die man nicht, und wenn man es nicht immer machen kann, fünfmal pro Tag, dann zumindest, wenn man zum Jumu'ah-Gebet geht, zumindest noch wichtiger, wenn man sie hat überhaupt. Ja? Also manche Leute haben den Siwak, benutzen sie aber nicht. Und das zeigt uns, dass es geht um den Tawfiq, den Allah subhanahu wa ta'ala einem gibt. Ja. Den Suwak von jemand anderem benutzen. Aisha radiallahu anha sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam war dabei, sich die Zähne mit dem Siwak zu reinigen. Bei ihm waren gerade zwei Männer. Der eine war älter als der andere. Da gab ihm Allah, Azza wa Jal, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, ein, wie gut es ist, den Siwak anzuwenden. Dazu gehörte, dass der Ältere Vorrang hat. Das heißt, gib den Siwak dem Älteren von beiden. Aus dieser Überlieferung entnehmen wir, dass der, wie heißt es, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Sunna den Propheten sallallahu alaihi wasallam als Wahi eingegeben hat. Was heißt wortwörtlich im Arabischen? Fa'auhallahu ilayhi. Ja. Und deswegen ist die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die er spricht, entweder eine Eingebung Allahs azza wa jalla, Sunna Wahyiya kann man sie nennen. Ja. Oder es ist eine Bestätigung seitens Allahs Azza wa Jalla. Der Prophet sagt etwas, macht etwas und Allah bestätigt das. Das nennt man Sunna Taqririya. Taqrir heißt Billigung. Ja, Allah sieht, was sein Prophet macht, und Allah weiß, dass die Menschen, wenn sie den Propheten etwas machen sehen, dann sagen sie, das ist Sunna. Also wird Allah subhanahu wa ta'ala nicht schweigen über etwas, was falsch ist, wenn der Prophet es macht. Richtig. Deswegen die Tatsache, dass Allah Azza wa Jal nichts zu einer Sache offenbart und so lässt, wie es ist, weist darauf hin, dass es erlaubt ist, dass es Sunna ist, dass es nicht verboten ist. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Und hier auch den Siwak weiterzugeben, wenn man ihn selbst nicht benutzt, ist auch eine Sunna, ist auch in Ordnung, wie in diesem Fall offensichtlich der Prophet gemacht hat, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Denn er hat sein Siwak offensichtlich den Leuten weitergegeben. Und darin liegt auch nichts Unangenehmes. Warum? Weil die Baumbürste, wenn du sie vorstellst, als einen kleinen Ast, was macht man, wenn man sie benutzt hat? Man schneidet den Teil ab, den man benutzt hat. Insofern gibt es auch kein Problem mit der Hygiene, falls jemand damit ein Problem hat. Weil normalerweise, du sollst ja den Schmutz entfernen mit den Fädchen aus dem Ast. Deswegen macht es Sinn, es zu trennen. Ja, und dann benutzt der Nächste sie. Also darin ist kein Vergehen, nichts Unangenehmes sein. Und dann aus diesem Hadith lernen wir, dass man den Älteren immer Vorrang lassen soll. Ja? Das heißt, wenn man in irgendeine Situation kommt, wo zwei Leute, drei Leute, vier Leute eine Reihenfolge einnehmen müssen. Zwei Leute wollen in die Moschee reingehen. Du lässt den Älteren zuerst. Zwei Leute wollen sich auf einen Stuhl hinsetzen. Du lässt den Älteren zuerst. Du bist in der Zug, du bist im Zug, du bist in der Straßenbahn, du bist, jemand will sich hinsetzen, lass den Älteren zuerst hinsetzen. Zwei Leute laufen, du lässt den Älteren vor dir laufen. Ja. Und so weiter und so fort. Das heißt, diese Sache hat in unserer Religion eine Grundlage. Wie der Prophet sagte, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا. Das heißt also, wer den Kleinen nicht barmherzig ist und nicht das Anrecht der Älteren kennt, ja, oder den Wert der Älteren kennt, der gehört nicht zu uns. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Fall den Siwak den Älteren von beiden zuerst gegeben und in einer anderen Überlieferung, als zwei Leute einmal vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam vorsprechen wollten, in einem Mordfall, da hat er auch den Älteren von beiden zuerst reden lassen, bevor der Jüngere angefangen hat zu reden. Al-Miqdam ibn Shuraih überliefert über seinen Vater, dass dieser sagte, ich sagte zu Aisha, womit begann der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wenn er sein Haus betrat? Sie sagte, mit dem Siwak. Aus dieser Überlieferung entnehmen wir, dass der Siwak nicht nur Sunna ist, wenn man sich zum Gebet aufstellt, sondern auch, wenn man sein Haus betritt. Und es gibt auch andere Situationen. Und zwar auch, sagen die Gelehrten, allgemein, wenn man befürchtet, einen unangenehmen Geruch von einem zu riechen. Ja. Und logischerweise, wenn man sein Haus betritt, wird man seine Familie begrüßen, seine Ehefrau begrüßen, seine Kinder begrüßen und sie haben das erste Anrecht darauf, dass sie von einem einen angenehmen Geruch wahrnehmen. Den Siwak waschen. Aisha radiallahu anha sagte, der Prophet Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte seine Zähne mit dem Siwak zu reinigen. Er gab mir den Siwak immer, damit ich ihn wasche. Dann begann ich damit, reinigte meine Zähne, wusch ihn und dann gab ich ihn ihm. Also auch aus dieser Überlieferung entnehmen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Siwak verwendete, aber er gab mir den Siwak immer, damit ich ihn wasche. Und deswegen den Siwak, wenn man ihn einmal benutzt hat, kann man ihn natürlich abschneiden, weil dadurch, weil ihr wisst ja, die Äste, wenn es ein frischer Siwak ist, sind die Äste ja feucht. Und dieser Geruch, beziehungsweise dieser Geschmack, der sich in dem Ast befindet, ist ein angenehmer Geschmack und sorgt auch für einen guten Mundgeruch. Und deswegen, wenn du den obersten Teil des Siwak geschält hast und verwendet hast, dann ist er sozusagen verbraucht hinsichtlich der Flüssigkeit, die im Ast, der Feuchtigkeit, die da im Ast drin ist. Deswegen schneidet man den obersten Teil, den verwendet hat, ab und dann schält man neu und dann hat man wieder einen frischen Geschmack. Aber wenn es zum Beispiel ein Siwak ist, der sowieso schon trocken ist, oder man nicht so viele hat und man ihn nicht verschwenden möchte, dann kann man einfach den Siwak waschen und ihn wieder ein zweites Mal verwenden, so wie du heutzutage deine Zahnbürste nicht nur einmal benutzt und wegschmeißt, sondern benutzt sie einmal, wäschst sie, benutzt sie mehrmals. Genau. Auch in diesem Hadith ist ein Beweis dafür, dass es gang und gäbe war, dass die Ehefrauen der Rechtschaffenen, die Ehefrauen unter den rechtschaffenen Frauen, ihren Männern stets zu Diensten waren und für ihre Männer da waren und den Haushalt geführt haben und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das auch in Anspruch genommen hat und seine Ehefrau den Siwak gegeben hat und sie hat für ihn das gereinigt. Und denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hätte auch selbst sein eigenes Siwak reinigen können, ja, aber es gehört nur einmal zu den Aufgaben der Ehefrau für ihren Ehemann auch, da zu sein. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam begann nicht dann, sondern er ließ seine Frau, gab ihr den Vorrang, reinigte ihre Zähne damit, aber wusch ihn dann und dann gab sie ihm, wie wir vorhin gesagt haben, eine Art Akt der Hygiene, bevor man seinen Siwak anderen weitergibt. Ansonsten umgekehrt wäre das nicht nötig gewesen. Umgekehrt, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam das verwendet hat, die Leute haben sich fast darum gestritten, oder sie haben sich darum gestritten, Sachen zu bekommen, die vom Propheten sallallahu alaihi wasallam berührt worden sind, die vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, wovon er getrunken hat und so weiter und so fort. Aber das ist eine, wie gesagt, eine Besonderheit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das Verwenden des Siwak gehört zur Fitra. Aisha berichtet, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, folgende 10 Dinge gehören zur Fitra. Das Kürzen des Schnurrbartes, den Bart wachsen zu lassen, die Verwendung des Siwak, die Nase mit Wasser auszuspülen, die Fingernägel zu kürzen, die Fingergelenke zu waschen, das Zupfen der Achselhaare, die Schamhaare zu rasieren und sich nach der Notdurft mit Wasser zu waschen. Zakaria sagte, Mus'ab sagte, ich habe das 10. vergessen, es sei denn, es ist das Ausspülen des Mundes. Ja, in diesem Hadith erfahren wir, dass es 10 Dinge gibt, die zu Fitra gehören. Und diese Art, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das erzählt hat, erleichtert demjenigen, der etwas auswendig lernen möchte, das auswendig lernen. Denn die Zahl 10 merkt man sich schnell, aber die einzelnen 10 Sachen fallen einem vielleicht nicht immer ein. Aber wenn man weiß, dass es 10 sind, versucht man sich daran zu erinnern und dann hat man sie auch vielleicht. Ja. Folgende 10 Dinge gehören zur Fitra. Das heißt, zur gesunden Veranlagung eines jeden Menschen. Das heißt, Sachen, die er natürlicherweise macht, wenn er einen gesunden Charakter hat. Warum soll er sich nicht seine Zähne reinigen? Warum soll er dafür sorgen, dass er unangenehme Gerüche an seinem Körper rumträgt? Warum entfernt er nicht die Ursachen dafür, ja, wie Achselhaare und solche Angelegenheiten? Das Kürzen des Schnurrbartes. Und deswegen entnehmen daraus viele Gelehrte, dass das Rasieren des Schnurrbartes keine Sünde ist. Rasieren bedeutet es ganz kahl zu rasieren. Und kürzen bedeutet, man lässt etwas Weniges übrig. Den Bart wachsen zu lassen. Die Verwendung des Siwak, die Nase mit Wasser auszuspülen, wie zum Beispiel beim Wudu, die Fingernägel zu kürzen, die Fingergelenke zu waschen, das heißt, man auch dazwischen wäscht, das Zupfen der Achselhaare, offensichtlich, weil das Zupfen dafür sorgt, dass die Haare nicht so schnell nachwachsen, die Schamhaare zu rasieren, und sich nach der Notdurft mit Wasser zu waschen. Er hätte auch das mit dem Reinigen der Steine erwähnen können, hat er aber nicht, weil wir gesagt haben, das sind alles Hinweise darauf, dass das Reinigen mit Wasser wertvoller ist als das Reinigen mit Steinen. Das waren 9. Der Überlieferer sagt, ich habe das 10. vergessen. Es sei denn, es wäre das Ausspülen des Mundes. Ja, und das kann natürlich sein, weil das Ausspülen des Mundes auch passt zum Ausspülen der Nase. Ausspülen des Mundes nennt man auf Arabisch Madmada und damit meint man, dass man Wasser im Mund hin und her schaukelt, wirbelt, um den Mund dadurch zu reinigen und dann spuckt man das Wasser danach aus. Und das ist eine Sunna des Wudu. Ammar ibn Yasir berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, zur Fitra gehört das Ausspülen des Mundes und der Nase. Hiernach erwähnte er in etwa dasselbe, nicht aber das Wachsenlassen des Bartes. Fügte jedoch die Beschneidung hinzu, außerdem sagte er Intidah und nicht Intiqas. Ja. Diese Überlieferung stärkt die Vermutung des Überlieferers, als er sagte, ich habe vergessen, was das Zehnte war, vielleicht ist es Ausspülen des Mundes. Weil diese Überlieferung sagte Ammar ibn Yasir, der Prophet sagte, zur Fitra gehört das Ausspülen des Mundes und der Nase. Ja? Taban, die Frage, die wir auch vorhin noch nicht gestellt haben, ist, wenn der Prophet sagt, 10 Dinge gehören zur Fitra, heißt es, dass es keine 11 gibt und es sind genau 10? Oder darf es auch mehr als 10 geben? Es darf mehr als 10 geben. Ja. Wenn er gesagt hätte, es gibt nur 10 Dinge, die zur Fitra gehören, dann wären es 10. Aber wenn er sagt, 10 Dinge gehören zur Fitra und dann zählt er sie auf, dann war das nur ein Vorgeschmack auf das, was jetzt kommen wird. Okay? Das ist wichtig. Das heißt, deswegen, wenn wir in dieser folgenden Überlieferung jetzt Sachen sehen, die vorher nicht erwähnt worden waren, es ist kein Widerspruch. Das ist eine Ergänzung. Es gibt viele Dinge, die zur Fitra gehören. Gehört zur Fitra nicht der Tawhid? Auf jeden Fall. Die Fitra, das ist die Fitra, wie Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, von vornherein. Hiernach erwähnte er in etwa dasselbe, nicht aber das Wachsenlassen des Bartes. Jedoch fügte er die Beschneidung hinzu. Al-Khitan. Al-Khitan gehört auch zur Sunnah al-Fitra. Außerdem sagt er Intidah und nicht Intiqas. Was bedeutet, erstmal Intiqas heißt es die Reinigung mit Wasser nach der Notdurft, das gleiche wie Istinja. Aber Intidah, was auch in anderen Überlieferungen Erwähnung findet, bedeutet, dass man, wenn man seine Notdurft verrichtet hat, dann reinigt man sich. Und manchmal geschieht es, dass Wasser aus dem Geschlechtsteil austritt. Das Wasser aus dem Geschlechtsteil austritt. Und manche Leute bekommen dadurch Zweifel. Weil es manchmal geschieht, sagen sie, ist jetzt was rausgekommen oder ist nichts rausgekommen. Aber meistens kommt nichts raus. Damit sie aber ein gutes Argument haben, diese Sache zu verdrängen, was macht man? Man nimmt eine Hand Wasser und spritzt sie an die Stelle hin, wo normalerweise etwas austritt, wenn etwas austritt. Das heißt, bei der Unterhose, beim Geschlechtsteil. Und jetzt verspürt er eine leichte Feuchtigkeit. Aber er weiß mit Gewissheit, es ist die Feuchtigkeit des Wassers, das er dahin gespritzt hat. Versteht ihr? Und dadurch kann es nicht passieren, dass er vom Shaitan durcheinander gebracht wird und dass er das Gefühl bekommt, wäre etwas ausgetreten. Versteht ihr? Das heißt, dadurch schließt man die Tür der Waswasa. Weil Waswasa ist eine Krankheit. Und dadurch schließt man sie. Und das ist einfach nimmt man Wasser und spritzt es an die Stelle, wo gelegentlich etwas austritt. Tayyib. Also für die Geschwister im Internet kann sein, dass es bald aufhört, weil die Batterie ist leer. Ibn Abbas sagte, 5 Dinge gehören zur Fitra. Alle befinden sich am Kopf. Er erwähnte darunter den Mittelscheitel. Den Bart wachsen zu lassen, erwähnte er nicht. Tayyib. Alle befinden sich am Kopf. Naja, dazu gehört wohl gehört wohl das Ausspülen des Mundes, Ausspülen der Nase, das Kürzen des Schnurrbartes. Ja. Was haben wir noch? Der Siwak. Ist auch noch an der vierten Stelle. Aber das war es dann auch schon, weil den Bart wieder wollte er nicht haben. Ne? Aber er erwähnte den Mittelscheitel, so, da haben wir die fünfte schon. Ja, der Mittelscheitel bedeutet, dass man, also wenn man längere Haare hat, die Haare der rechten Kopfhälfte nach rechts kämmt und die Haare der linken Kopfhälfte nach links kämmt, sodass in der Mitte ein haarfreier Streifen entsteht. Und über Talq ibn Hubayb, Mujahid und Bakr ibn Abdullah al-Muzani wurde in etwa dasselbe überliefert wie im Hadith von Hammad, nur dass sie alle das Wachsenlassen des Bartes nicht erwähnt. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet über den Propheten sallallahu alaihi wasallam denselben Hadith, wobei er darin aber das Wachsenlassen des Bartes erwähnt ist. Abu Salama und Ibrahim al-Nakha'i erwähnten etwa dasselbe, darin nannte Ibrahim das Wachsenlassen des Bartes und die Beschneidung. Also ihr seht, dass es eine Anzahl an Sunna-Handlungen der Fitra gibt und manche haben das eine überliefert, manche haben das andere überliefert und das eine widerspricht dem anderen nicht. Trieb. Den Siwak benutzen, wenn man nachts aufsteht. Wir haben ja gesagt, dass eine Sunna ist, wenn man den Siwak verwendet, wenn der Mundgeruch eingetreten ist. Und das ist zweifellos, wenn man schläft. Deswegen ist es eine Sunna, den Siwak verwendet, wenn man nachts aufsteht. Der Beweis dafür ist der folgende Hadith. Hudhaifa berichtet, dass der Prophet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam seinen Mund mit dem Siwak reinigte, wenn er nachts aufstand. Aisha radiallahu anha berichtet, dass man dem Propheten sallallahu alaihi wasallam das Wasser für den Wudu und auch seinen Siwak zu richten pflegte. Wenn er nachts aufstand, verrichtete er seine Notdurft und benutzte dann den Siwak. Aisha berichtet, wir überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam weder nachts noch tagsüber einschlief und dann aufwachte, ohne noch vor der Durchführung des Wudu den Siwak anzuwenden. Diese Überlieferung hilft uns auch bei der folgenden Fragestellung. Und zwar, wir wissen ja, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, in einer Überlieferung sagt er, wenn ich nicht Angst hätte, es meiner Umma schwer zu machen, würde ich ihr den Siwak bei jedem Wudu anordnen. Und die Frage ist beim Wudu, wann am besten? Manche Gelehrte haben gesagt, vor dem Wudu. Manche haben gesagt, während dem Wudu, und zwar nachdem man seinen Mund zum ersten Mal ausgespült hat. Dann ist es nämlich vernünftig, denn dadurch reinigst du deine Zähne, dann spülst du deinen Mund danach nochmal aus. Und diese Überlieferung jetzt weist darauf hin, dass es besser ist, den Siwak vor dem Wudu zu verwenden. Wallahu a'lam. Ibn Abbas sagte, ich übernachtete eines Nachts beim Propheten sallallahu alaihi wasallam. Diese Überlieferung, die wir jetzt uns anschauen, ist eine gewaltige und beinhaltet sehr viele rechtliche Bestimmungen. Und wir machen uns das Leben ein bisschen einfach und achten nur auf den Teil des Hadithes, der etwas zu tun hat mit der Reinigung und der Angelegenheit des Siwak. Ibn Abbas sagte, ich übernachtete eines Nachts beim Propheten sallallahu alaihi wasallam. Als er aus dem Schlaf aufwachte, ging er zu seinem Wasser für die Reinigung. Dann nahm er den Siwak, benutzte ihn und las ab dieser Aya: Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. In der Schöpfung der Himmel und der Nacht und dem Unterschied von Nacht und Tag liegen wahrlich Zeichen für diejenigen, die Verstand besitzen. Das sind die letzten Ayat. Surat Al-Imran hat der Prophet gelesen. Lasst diese Ayat, diese Sura fast bis zum Ende oder bis zum Ende. Dann vollzog er den Wudu, begab sich zu seiner Gebetsnische und verrichtete zwei Raka. Hiernach kehrte er zu seinem Bett zurück und schlief eine Weile. Später wachte er auf und machte noch einmal dasselbe. Anschließend kehrte er zu seinem Bett zurück und schlief. Dann wachte er auf und machte noch einmal dasselbe. Hiernach kehrte er zu seinem Bett zurück und schlief eine Weile, dann wachte er auf und machte noch einmal dasselbe. Jedes Mal benutzte er den Siwak und betete zwei Raka. dann verrichtete er sein Witr-Gebet. Abu Dawud sagte, Ibn Fudayl berichtet, dass Husayn sagte, dann wandte er den Siwak an, vollzog den Wudu und las dann in der Schöpfung der Himmel und der Erde und so weiter bis zum Ende der Sura. 31. Die Pflicht zum Wudu. Der Vater von Abu al-Malih überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah nimmt keine Spende an, die aus heimlichem Betrug stammt, und auch kein Gebet ohne Reinigung. Der heimliche Betrug, Al-Ghulul, damit meint man unter anderem, damals hat man nach einem Krieg eine Kriegsbeute gehabt. Und wenn jemand von der Beute etwas genommen hat, noch bevor der Imam es verteilt hat, das nennt man Ghulul. Und das bedeutet quasi, wenn du etwas Verbotenes genommen hast und du spendest Verbotenes, dann ist das für dich keine Sadaqa. Allah nimmt das nicht an. Ja. Also jemand, der sagt, ich beklaue Menschen, um Armen etwas Gutes zu tun, er versucht das Gute auf verbotene Art und Weise zu erreichen und das hilft ihm nicht weiter. Der zweite, und Allah nimmt auch kein Gebet ohne Reinigung an. Und dieser Hadith weist darauf hin, dass eben der Wudu eine Voraussetzung für die Gültigkeit des Salah ist. Und dementsprechend auch eine Pflicht ist. Warum? Weil es gibt eine Regel, sie lautet, ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Wenn eine Tat, die Pflicht ist, nicht ausgeführt werden kann, außer durch eine andere bestimmte, so ist diese andere bestimmte ebenfalls Pflicht. Oder nicht? Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir angeordnet zu beten und das Gebet gilt nicht, es sei denn, du machst Wudu, dann musst du auch Wudu machen, automatisch. Dann braucht er dir es nicht extra noch sagen. Abu Huraira radiallahu anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah nimmt von euch kein Gebet an, wenn ihr, nachdem ihr den Wudu verloren habt, nicht den Wudu wieder vollzogen habt. Und dann kommen wir zum letzten Hadith für heute, inshallah ta'ala. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, der Schlüssel des Salah ist die Reinigung, der Beginn ist der Takbir und das Ende ist der Taslim. Der Schlüssel des Salah ist die Reinigung, Miftah al-Salah, al-Tuhur. Ohne Schlüssel geht die Tür nicht auf. Und natürlich ist hiermit gemeint die Reinigung mit Wasser. Und was an ihre Stelle tritt, wenn kein Wasser vorhanden ist. Nämlich der sogenannte Tayammum. Und erst danach würde diese Bedingung gemäß manchen Gelehrten entfallen. Also manche Gelehrten sagen, wenn du kein Wasser hast und kein Tayammum vollziehen kannst, dann sagen sie, brauchst du gar nichts machen. Dann betest du einfach ohne. Der Schlüssel des Salah ist die Reinigung. Der Beginn ist der Takbir. Auf Arabisch heißt es hier Tahrim hat Takbir. Tahrim heißt auf Arabisch etwas zu verbieten. Tahrim heißt das Verbieten. Und was heißt das Verbieten? Warum heißt das erste Allahu Akbar Tahrim Takbir oder Ihram Takbir? Warum? Weil man dadurch einen Zustand übergeht und dieser neue Zustand, in diesem neuen Zustand sind Dinge verboten, die vorher erlaubt waren. Dadurch, dass du Allahu Akbar sagst, der Absicht in das Gebet einzutreten, ist ab jetzt es verboten, andere Sachen zu sagen als Gebetstext. Ja. Sich in eine andere Richtung zu wenden als die Qibla. Und so weiter und so fort. Und das Ende, Tahlil auf Arabisch. Tahlil heißt, etwas zu erlauben. Also wieder in den umgekehrten Zustand wieder zurückzukehren. In den Zustand, in dem wieder das erlaubt ist, was während des Salah verboten war. Das ist der Taslim. Das ist der Taslim. Und deswegen sagen die meisten Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, dass man aus dem Salah nur gültig austritt, wenn man Assalamu alaikum sagt. Manche Ulama sind der Ansicht, dass man durch irgendeine Tat aus dem Gebet austreten kann. Aber richtigerweise, dieser Hadith von Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu weist deutlich darauf hin, dass der Tahlil, das Austreten aus dem Ihram-Zustand, durch das Sprechen von Assalamu alaikum mindestens einmal nach rechts. Aber das ist eine Angelegenheit, die wir im Kapitel über Salah näher besprechen werden. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taslima kathira.